Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. I hope that you are hungry, desperate and excited about this journey. Ich hoffe, dass du hungrig, voll Verlangen und begeistert über diese Reise bist. Pressing deeper into this beautiful union with Jesus. Tiefer in diese herrliche Einheit mit Jesus vorzudringen. Look at this. Schau mal. Verse 7. Vers 7. Your spiritual roots go deeply into his life. Eure geistlichen Wurzeln reichen tief in sein Leben hinein. I mean, how better can you express that? Wie könnte man das besser ausdrücken? So Paul is actually having this deep, deep longing and desire. Paulus hat also dieses tiefe, tiefe Verlangen und den tiefen Wunsch, that your spiritual roots don't go into your denomination, not into your church, not into your pastor. Dass deine geistlichen Wurzeln nicht in deine Denomination, deine Gemeinde oder deinen Pastor gehen. Not even into your experience with him. Nicht mal in deine Erfahrungen mit ihm. Not even into your revelations of the new covenant. Nicht mal in deine Offenbarungen über den neuen Bund. Not into your ministry that you've done for him. Auch nicht in deinen Dienst für ihn. Do you know, your spiritual roots have to go deeper and deeper and deeper into his life alone. Deine geistlichen Wurzeln müssen immer und immer tief in sein Leben, und zwar allein in sein Leben hineingehen. You know, we have to come to this place where Jesus is all and Jesus is everything. Wir müssen an den Punkt kommen, wo Jesus das Ein und Alles ist. Look at this. Schau mal. I really like this. Das mag ich wirklich. He says that your spiritual roots need, they go deeper into his life. Er sagt, eure geistlichen Wurzeln reichen tief in sein Leben hinein. As you are continually infused with strength. Während ihr ständig mit Kraft durchdrungen werdet. Do you know infused? Do you know what it means? Durchdringen. Weißt du, was das heißt? Do you know? Here is what it means. Es bedeutet, if you are completely dehydrated because you have diarrhea and you're throwing up. Wenn du völlig dehydriert bist, weil du Durchfall hast und du dich übergeben musst. And they're taking you to the hospital. Und sie bringen dich ins Krankenhaus. And they can't give you any electrolytes to drink because you don't keep them, you're just throwing them up. Aber sie können dir keine Elektrolyte zu trinken geben, weil du sie nicht drin behältst. So they take a needle and put it into your vein. Dann nehmen sie eine Nadel und legen einen Zugang. It's called an infusion. Das nennt sich Infusion. And they actually infuse into your body directly this electrolyte. Die Elektrolyte werden also direkt in deinen Körper eingeflößt, um dich zu durchdringen. And the Passion chooses to use exactly this beautiful word. Die Passion verwendet hier genau diesen schönen Ausdruck. So as your spiritual root go deep into your Jesus, into Jesus, wenn deine geistlichen Wurzeln also tief in Jesus hineinreichen, you're not only giving his strength, wird dir nicht nur seine Kraft gegeben, you get an infusion of his strength. Du bekommst eine Infusion seiner Kraft. It goes directly into your veins. Die fließt direkt in deine Venen. No wonder Christians are never weak. Kein Wunder, dass Christen niemals schwach sind. No wonder Paul said, when I'm weak, I'm strong. Kein Wunder, dass Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. So Paul realized that if his roots go deeply into Jesus, Paulus merkte also, wenn seine Wurzeln tief in Jesus hineinreichen, there is an infusion of the strength of Jesus going directly into his system. Dann gibt es eine Infusion der Kraft Gottes, die sein System direkt durchströmt. So now what does it mean? Was heißt das? It means you might naturally be very weak. Du kannst im Natürlichen vielleicht sehr schwach sein. But that's as long as, okay, as long as you keep your infusion going. Und das ist okay, solange du deine Infusion beibehältst. Keep the power of Jesus flowing through your veins. Lass die Kraft Jesu durch deine Venen fließen. You know, I've learned the secret. Weißt du, ich habe ein Geheimnis gelernt. For years of my Christian life and even at the beginning of my Christian ministry. Etliche Jahre meines Christenlebens und sogar zu Beginn meines Dienstes. I lived my Christian life by my own strength. Lebte ich aus meiner eigenen Kraft heraus. Do you know what the result was? Weißt du, was das Resultat war? I needed between 15 and 20 double espressos a day. Ich brauchte zwischen 15 und 20 doppelte Espresso am Tag. I did. So war es. You can ask Debbie. Du kannst Debbie fragen. I was a complete and total caffeine addict in order to keep going at the level and pace that I went. Ich war ein totaler Koffein-Junkie, um die Geschwindigkeit zu halten, in der ich lebte. You know, here's what happened today. Heute läuft es folgendermaßen. I don't work any less. Ich arbeite nicht weniger. Possibly even more. Wahrscheinlich sogar mehr. I don't know, but I don't work less. Ich weiß nicht, aber nicht weniger. But I don't need coffee. Aber ich brauche keinen Kaffee. I don't need energy drinks. Ich brauche keine energy drinks. In the morning I like a very small coffee with some flavors and some cream. Morgens habe ich gern einen kleinen Kaffee mit ein wenig Aroma und Milch. And maybe a little one after lunch. Und vielleicht einen kleinen nach dem Mittagessen. But I don't need it to give me energy. Aber ich brauche ihn nicht, um mir Energie zu geben. Because I've literally learned that I can be infused with the strength of Jesus. Denn ich habe gelernt, dass ich mit der Kraft Jesu durchströmt werden kann. He has become my strength. Er ist meine Kraft geworden. Again, you do this by appropriating faith. Wiederum, das geschieht durch nehmenden Glauben. Glaube, der handelt, der Besitz ergreift. You do this by letting your roots go into Jesus, not into your ministry, not into what people think, not into anything. Das tust du, indem du deine Wurzeln in Jesus hineinwachsen lässt, nicht in deinen Dienst, was andere sagen oder etwas anderes. In the person. In die Person. He gives me all the strength that I will ever need to do what he wants me to do. Er gibt mir all die Kraft, die ich jemals brauchen werde, um das zu tun, was er möchte. And then Paul finishes the sentence like this. Dann beendet Paulus seinen Satz wie folgt. Encouraged in every way. Und in jeder Hinsicht ermutigt werdet. You know, discouragement has thrown so many Christian people out of the race. Entmutigung hat so viele Christen aus dem Rennen geworfen. Discouragement has caused so many Christian leaders to give up. Entmutigung hat so viele christliche Leiter dazu gebracht, aufzugeben. Discouragement many times leads to hopelessness, which is a terrible disease. Entmutigung führt oft zu Hoffnungslosigkeit, was eine schreckliche Krankheit ist. Do you know what? Weißt du? It is a dangerous place to get to. Es ist eine sehr gefährliche Sache. If you need the encouragement of people to keep going. Wenn du, um weiterzumachen, die Ermutigung anderer Menschen brauchst. It's very dangerous. Sehr gefährlich. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. What are you going to do when people stop encouraging you? Was machst du, wenn die Leute aufhören, dich zu ermutigen? You're going to drop out of the race. Du wirst aus dem Rennen aussteigen. You're going to be frustrated. You're going to quit. Du wirst frustriert sein und aufgeben. So Paul says, as you are rooted deeply in Jesus, this is how you will be encouraged in every way. Paulus sagt also, wenn du tief in Jesus verwurzelt bist, wirst du auf jegliche Weise ermutigt werden. Do you remember when Paul said, everybody forsook me? Erinnerst du dich, als Paulus sagte, alle haben mich verlassen? He says, but the Lord stood by me. Aber der Herr stand mir bei und stärkte mich. That's your encouragement. Das ist deine Ermutigung. It's Jesus. Es ist Jesus. Keep your roots in him, my friend. Verankere deine Wurzeln in ihm, mein Freund. See you tomorrow. Bis morgen.